Willkommen zu meinem Podcast Heavy Talks. Ich habe die Sophie hier bei mir und wir werden heute über Linkin Park sprechen. Sophie, danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Dann erzähl uns mal ein bisschen über die Band. Linkin Park ist eine US-amerikanische Rockband, die 1996 in Kalifornien gegründet wurde. Sie sind für ihren Mix aus Rock, Rap und elektronischen Elementen bekannt. Der große Durchbruch kam mit ihrem Debütalbum Hyperfury im Jahr 2000. Was war denn an diesem Album so besonders? Die Songs hatten viel Energie und Emotionen. Es ging auch um innere Konflikte, Ängste und Wut. Dinge, mit denen sich viele Jugendliche identifizieren konnten. Songs wie In the End und Crawling waren riesige Hits. Die Stimme von Chester Bennington war ja ziemlich prägend. Was hat sie so besonders gemacht? Chester hatte eine unglaublich kraftvolle Stimme, mit der er sowohl schreien als auch gefühlvoll singen konnte. Er kam sehr authentisch rüber. Leider ist er 2017 verstorben. Sein Tod war ein großer Schock für viele Fans. Nach Chesters Tod, wie ging es dann weiter? Die Band hat danach eine lange Pause eingelegt. Allerdings gab Mike Shinoda, der Sänger und Rhythmusgitarrist der Band, 2024 ihr Comeback bekannt. Nach ihrem letzten Auftritt meldete sich Mike Shinoda mit der neuen Leadsängerin Emily Armstrong zurück. Ihr neues Album From Zero kam am 15. November 2024 raus und war für viele Fans eine große Überraschung. Wow, eins steht fest, sie sind wirklich mega erfolgreich. Auf jeden Fall, sie sind ja auch mit ihren 130 Millionen verkauften Alben und Singles eine der erfolgreichsten Bands des 21. Jahrhunderts. Echt beeindruckend. Haben sie nicht auch Grammys gewonnen? Ja, sie wurden insgesamt für 7 Grammys nominiert und haben 2 davon gewonnen. Okay, das ist krass. Wie wär's, wenn wir mal in ein Lied rein? Ich mag das Lied echt gerne. Es ist ein typisches Beispiel für Linkin Park. Man hört ruhige, fast sanfte Töne und dann wird es laut und intensiv. Chester schreit die Emotionen richtig raus. Voll, und Mike bringt durch sein Rap noch eine ganz andere Stimmung rein. Was denkst du zu dem Songinhalt? Der Song ist sehr emotional. Chester singt darüber, sich verloren in der Welt zu fühlen und auf der Suche nach einem Ort der Zugehörigkeit zu sein. Das empfinde ich genauso. Viele Fans können sich ja mit dem Thema Selbstfindung und dem Gefühl, nicht dazu zu gehören, gut identifizieren. Das stimmt. Linkin Park wird noch lange Zeit viele Generationen prägen. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Danke so viel, dass du da warst. Es hat mich gefreut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir uns das nächste große Musikthema vornehmen.